Lasst uns ein Universum schaffen. Wir sind wieder zurück in den kosmologischen Grotesken aller Günther Anders und Ludger Lütkehaus. Wir erinnern, Gottes Euphorie hatte sich nach seinem Albtraum einer von ihm erschaffenen Welt merklich abgekühlt. Seine Lust, produktiv und schöpferisch zu werden, ebenso. Meere, Berge, Fjorde, Grottenolme, alles wunderbar. Doch diese Menschen, sie fanden nicht sein Wohlgefallen. Gott sei Dank. Nur ein Traum. Gott lehnte sich zurück und trank auf den Schreck noch ein Glas. Schlagartig wurde ihm klar: Keine Schöpfung. Niemals. Eine hübsche Engelin kam vorbei. Verständnisvoll schüttelte sie sanft den Kopf über den Weinkonsum Gottes und fragte, ob er nicht sein Schläfchen mit ihr angenehmer fortsetzen wolle. Gott hielt das für eine gute Idee. Mein Gott. Beinahe hätte ich einen riesigen Fehler gemacht. I sell your heart to the junk man, baby, for a buck. For a buck. If you're looking for someone to pull you out of that ditch, you're out of luck. Out of luck. Ship is sinking. The ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and warriors. God's away. God's away. God's away. God's away, God's away, God's away on business, business. Digging up the tank with a shovel and a pick. It's a job, it's a job. Money motorizing with the plague and the front. Doing the bomb, doing the mob. It's all over, it's all over, it's all over. And there's a leap. In the boiler room, the poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and lawyers. God's away, God's away, God's away on business, business. God's away, God's away on business, business. With such a big temptation to be good, to be good. There's always the cheddar in a mousetrap, baby. It's a deal, it's a deal. God's away, God's away, God's away on business, business. God's away, God's away, God's away on business, business. I narrow my eyes like a coin slot, baby. Let her ring. Let her ring. God's away, God's away, God's away on business. God's away, God's away, God's away on business, business. Someone to pull you out of that ditch. You're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. The ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and warriors. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 1 Uhr, die Nachrichten. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Fahimi wirft den Arbeitgebern Stimmungsmache gegen Beschäftigte vor. Es werde zunehmend so getan, als seien die Deutschen ein Volk von Faulenzern und Blaumachern, sagte sie im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Das sei respektlos und schäbig. Fahimi kritisierte in diesem Zusammenhang erneut Bestrebungen der Bundesregierung, den 8-Stunden-Tag in Deutschland zugunsten einer wöchentlichen Obergrenze aufzuweichen. Die Gewerkschaften hätten 100 Jahre für diese Errungenschaft gekämpft. Es gehe dabei um Gesundheit und um einen geregelten Arbeitstag. Fahimi betonte, es gebe im Arbeitszeitgesetz bereits jetzt ausreichend Ausnahmeregeln. Niemand müsse seine Arbeit beenden, wenn zum Beispiel das Arbeitsprodukt dadurch gefährdet sei. Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch die sogenannte nationale Tourismusstrategie verabschiedet. Darin wird die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag bekräftigt, eine wöchentliche Obergrenze von Arbeitsstunden einzuführen. Die Polizei hat in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Razzien gegen die organisierte Kriminalität durchgeführt. Bei der Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen seien 6 Männer wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen und zahlreiche Schusswaffen beschlagnahmt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Stuttgart mit. Zudem sei Beweismaterial gesichert worden. Die Durchsuchungen fanden demnach im Rems-Murr-Kreis und im Kreis Esslingen in Baden-Württemberg sowie in Dortmund statt. Gegen 4 Beschuldigte wurden Haftbefehle erlassen. In Minneapolis haben erneut tausende Menschen gegen die Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE protestiert. Die Demonstranten zogen durch die Stadt und kritisierten die Politik von Präsident Trump. Nach den tödlichen Schüssen auf 2 US-Bürger in Minneapolis war zu einem landesweiten Aktionstag unter dem Motto »Nationaler Shutdown« aufgerufen worden. Trump hatte angekündigt, die Lage zu beruhigen und seinen Grenzbeauftragten Homan nach Minneapolis entsandt. Dieser stellte einen Teilabzug der Einsatzkräfte der Regierung in Aussicht. Das US-Justizministerium leitete Ermittlungen gegen Bundesbeamte ein. Es solle untersucht werden, ob sie gegen Bürgerrechte verstoßen hätten, hieß es. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, hat Israel aufgefordert, die Einfuhrbeschränkungen für Hilfsgüter im Gazastreifen zu lockern. Dazu gehörten auch sogenannte Dual-Use-Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden könnten, sagte IKRK-Präsidentin Spoljaric in Genf. So seien beispielsweise Wasserleitungen und Generatoren unerlässlich für die Wiederherstellung einer grundlegenden Infrastruktur. Es gelte jetzt, die katastrophalen humanitären Bedingungen in Gaza zu verbessern. Spoljaric nannte unter anderem die Instandsetzung von Krankenhäusern, Wohngebäuden, Schulen sowie der Wasserversorgung. Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wird israelischen Angaben zufolge am Sonntag wieder für den Personenverkehr geöffnet. Die zuständige israelische Kugat-Behörde teilte mit, die USA hätten auf die Öffnung gedrängt. Sie ist Teil des von Washington vorangetriebenen Gaza-Friedensplans. Die kanadisch-amerikanische Schauspielerin Catherine O'Hara ist tot. Sie starb im Alter von 71 Jahren nach kurzer Krankheit in Los Angeles, wie ihr Management mitteilte. Weltweit bekannt wurde sie durch die Rolle der Mutter im Weihnachtsklassiker Kevin allein zu Hause. Für ihre Rolle als Moira Rose in der Comedy-Fernsehserie Schitt's Creek wurde O'Hara mit einem Emmy und einem Golden Globe ausgezeichnet. Bei der Handball-Europameisterschaft hat Deutschland das Finale erreicht. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann das Halbfinale gegen Kroatien im dänischen Herning mit 31:28. Im Finale trifft Deutschland am Sonntag auf Dänemark. Das Wetter. In der Nacht an den Alpen klar, sonst meist stark bewölkt. Vom Westen und Südwesten bis zur Mitte ausgreifend Regen, örtlich gefrierend, im Bergland teils Schnee. Auch im Nordosten ein paar Flocken, sonst meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte 0 bis minus 5 Grad. Am Tage viele Wolken, Richtung Alpen länger Sonne. In der Westhälfte teils leichter Regen und ein Nieselregen, minus 4 bis plus 10 Grad. Die weiteren Aussichten:

Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 2 Uhr die Nachrichten. In den USA hat der Senat den zuvor ausgehandelten Kompromiss zur Abwendung einer langfristigen Haushaltssperre beschlossen. Da der Text jedoch auch vom erst am Montag wieder tagenden Repräsentantenhaus bewilligt werden muss, tritt voraussichtlich ein kurzzeitiger sogenannter Shutdown in Kraft. Das Weiße Haus und die Demokraten hatten sich auf den Kompromiss in ihrem Streit um schärfere Auflagen für Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE geeinigt. Präsident Trump erklärte, er habe mit den Demokraten eine Vereinbarung geschlossen, wodurch 5 der 6 Teile des Haushaltsgesetzes verabschiedet werden könnten. Hintergrund ist der Streit um die Folgen der tödlichen Schüsse auf US-Bürger in Minneapolis. Die Demokraten hatten mit einer Blockade neuer Haushaltsmittel für die Bundesverwaltung gedroht, sollte die Trump-Regierung nicht deutlich verschärften Auflagen für die Einsatzkräfte der Einwanderungsbehörde ICE und des Grenzschutzes zustimmen. Die jüngst vom US-Justizministerium veröffentlichten weiteren Akten zum Fall des Sexualstraftäters Epstein geben offenbar einen Blick in dessen Korrespondenz mit dem früheren britischen Prinzen Andrew. Demnach weist ein in den Dokumenten enthaltener E-Mail-Verlauf darauf hin, dass Epstein 2010 für Andrew ein Abendessen mit einer 26-jährigen Russin in London vermittelte. Die Offerte annehmende Antwort war laut Akten mit Andrews damaliger Signatur His Royal Highness Duke of York versehen und mit dem Buchstaben A unterzeichnet. Aufgrund von Enthüllungen über die Verbindung zwischen Andrew und Epstein entzog König Charles III. Seinem Bruder im Oktober den Prinzentitel und die damit verbundenen Rechte und Privilegien. Andrew weist alle Vorwürfe gegen ihn zurück. Das US-Justizministerium hatte gestern weitere Ermittlungsakten zum Epstein-Fall veröffentlicht. Der Multimillionär wurde 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Er hatte über Jahre hinweg einen Missbrauchsring betrieben, bei dem er unter anderem prominenten Minderjährige zugeführt haben soll. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Fahimi wirft den Arbeitgebern Stimmungsmache gegen Beschäftigte vor. Es werde zunehmend so getan, als seien die Deutschen ein Volk von Faulenzern und Blaumachern, sagte sie im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Das sei respektlos und schäbig. Fahimi kritisierte in diesem Zusammenhang erneut Bestrebungen der Bundesregierung, den 8-Stunden-Tag in Deutschland zugunsten einer wöchentlichen Obergrenze aufzuweichen. Die Gewerkschaften hätten 100 Jahre für diese Errungenschaft gekämpft. Es gehe dabei um Gesundheit und um einen geregelten Arbeitstag. Fahimi betonte, es gebe im Arbeitszeitgesetz bereits jetzt ausreichend Ausnahmeregeln. Niemand müsse seine Arbeit beenden, wenn zum Beispiel das Arbeitsprodukt dadurch gefährdet sei. Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch die sogenannte nationale Tourismusstrategie verabschiedet. Darin wird die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag bekräftigt, eine wöchentliche Obergrenze von Arbeitsstunden einzuführen. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat Russlands Präsident Putin Terror gegen die ukrainische Zivilbevölkerung vorgeworfen. Zugleich äußerte der SPD-Politiker Zweifel an der Friedensbereitschaft des russischen Machthabers. Bislang sehe er keine Anzeichen dafür, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden wolle, sagte Pistorius dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn es darauf ankomme, halte Putin immer an seinen Maximalforderungen fest und zeige an keiner Stelle Kompromissbereitschaft. Während der Friedensgespräche in Abu Dhabi habe die Ukraine in einer Art und Weise bombardieren lassen, wie kaum zuvor in diesem Krieg. Das sei Terror, der sich ausschließlich gegen die Zivilbevölkerung richte, in einem Winter mit Temperaturen von minus 20 Grad, erklärte Pistorius. Bei der Handball-Europameisterschaft hat Deutschland das Finale erreicht. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann das Halbfinale gegen Kroatien im dänischen Herning mit 31:28. Im Finale trifft Deutschland morgen auf Dänemark. Das Wetter. In der Nacht an den Alpen klar, sonst meist stark bewölkt. Vom Westen und vom Südwesten bis zur Mitte ausgreifende Regen, örtlich gefrierend. Im Bergland teils Schnee. Auch im Nordosten ein paar Flocken, sonst meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte 0 bis 5 Grad. Am Tag viele Wolken Richtung Alpen, länger Sonne. In der Westhälfte teils leichter Regen